Straße. Ein Weg, ein Schritt mehr. Der Weg, Sex, ein Schritt mehr. Sex, ein Kind, ein Schritt mehr. Raum, Zeit, gehen. Ein Kind, Liebe, ein Schritt mehr. Wait. Thank you. Bye.